Erster das Wort des Herrn kam zu Jeremia, nachdem König Zedekia zwei Männer zu ihm geschickt hatte, um eine wichtige Bitte zu äußern. Zweiter sie baten Jeremia, frage den Herrn für uns, weil König Nebukadnezar von Babel uns angreift und wir auf ein Wunder hoffen, damit er wieder abzieht. Dritter Jeremia antwortete den Boten, dass sie dem König Zedekia die folgende Nachricht von Gott überbringen sollten. Vierter der Herr sagte, ich werde eure Waffen gegen euch wenden, mit denen ihr gerade außerhalb der Mauern gegen die Soldaten aus Babel kämpft, und sie in die Stadt zurückbringen. Fünfter, ich werde selbst mit großer Kraft und im Zorn gegen euch kämpfen, weil ich über eure Taten sehr wütend bin. Sechster, ich werde alle Bewohner dieser Stadt schlagen, so dass sowohl Menschen als auch Tiere durch eine schwere Pest sterben werden. Sieben. Danach wird der Herr den König Zedekia und alle Überlebenden dem König von Babel übergeben, der sie ohne Mitleid oder Erbarmen mit dem Schwert töten wird. Achter dem Volk sollte Jeremia sagen, dass der Herr ihnen die Wahl zwischen dem Weg zum Leben und dem Weg zum Tod anbietet. Neunter, wer in der Stadt bleibt, wird durch Krieg, Hunger oder Krankheit sterben, aber wer hinausgeht und sich den Feinden ergibt, wird überleben. Zehnter, ich habe mich gegen diese Stadt entschieden, um Unheil zu bringen, weshalb der König von Babel sie erobern und vollständig niederbrennen wird. Elf. An die Familie des Königs von Juda richtete der Herr die Aufforderung, dass sie aufmerksam auf seine Worte hören sollen. Zwölfter, sorgt jeden Morgen für Gerechtigkeit und rettet die Unterdrückten, damit mein Zorn wegen eurer bösen Taten nicht wie ein unlöschbares Feuer ausbricht. 13. Gott sprach zu denen, die sich in ihrer Festung sicher fühlten, ich werde gegen euch vorgehen, obwohl ihr glaubt, dass niemand in eure Wohnungen eindringen kann. 14. Ich werde euch so bestrafen, wie ihr es durch eure Taten verdient habt, und ein Feuer in eurem Wald entzünden, das alles vernichtet.